Verstreuter Besitz. Ausgesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Verstreuter Besitz. Auf einer fernen Insel, wo die Schiffe nicht landen, gehört ihm ein Schloss, das die Meereswogen umbranden. Und in den sagenhaften Ländern am Südpol ist er Herr über Völkerschaften aus 7 getrennten Stämmen. Seine Ahnen begannen im Pharaonenland, da die paar Häuflein Auserwählter der Knechtschaft entrannen. Seine Wiege stand, immer umbraust von schwarzen Berglandstannen, in eines Dörfleins Obhut. Dort liegt sein Erbgut. Doch ist er unbehaust und irrt von Land zu Land, und sein schlecht gebettetes Haupt stößt oft an gekalkte Wand. Ende von Verstreuter Besitz. Aufgenommen von Sonja.